Hey, was geht? Schon gehört? Er jetzt auch abgesägt. Sie ist weg, einmal mehr. Manchmal da haben's Männer schwer. Ja, ich weiß, armer Kerl, schon gemein, er hat's schwer. Sag mit wem und sag wie. Oh nein, das hat er nicht verdient. Sie hat es wieder getan. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch nicht mehr normal. Da bleibt man lieber ganz allein. Sie hat es wieder gemacht, ihn über den Tisch gezogen. Ich hätte das niemals gedacht, wenn Logen und Betrogen. Hey, jetzt sind wir schon drei. Wir sind froh, wir sind frei. Für sie waren wir die Welt, zumindest hat sie das erzählt. Sie hat es wieder getan, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch nicht mehr normal, da bleibt man lieber ganz allein. Sie hat es wieder gemacht, ihn über den Tisch gezogen. Wieder getan, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch nicht mehr normal. Da bleibt man lieber ganz allein. Sie hat es wieder gemacht, ihn über den Tisch gezogen. Ich hätte das niemals gedacht, wenn Logen und Betrug. Time.